Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Musik von White Denim aus Texas. Double Death hieß der Titel der Band, die trotz 7 Alben immer noch ein Geheimtipp ist, obwohl der Guardian gerade schrieb The Last Great Rock'n'Roll Band. Von der Musik zur Moral oder besser zum Komplex moralische Fragen. Die sind natürlich ein gefundenes Fressen für ein Kinogenre, das sich seit jeher ziemlich großer Beliebtheit erfreut, das Justizdrama. Doch Richard Ayers Film Kindeswohl, Nomen est Omen erzählt seine Geschichte mit seinen herausragenden Darstellern und in sehr großer Ruhe. Kindeswohl ist in kurzer Zeit die zweite Ian McEwan-Verfilmung. Am Strand dürfte noch in dem einen oder anderen Kino zu sehen sein. Kindeswohl startet morgen, ebenso wie die Ferdinand von Schirach-Verfilmung einer Kurzgeschichte, Asphaltgorillas und ein Film über den immer noch virulenten Krieg in der Ostukraine, Donbass. Damit startet Hartwig Tegler seine neuen Filme. Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit, singt die Kosakenbrüderschaft am Anfang von Donbass in einem martialisch-patriotischen Ton, den man sich vorstellt bei solchen, die davon singen, dass sie Leib und Seele für ihre Freiheit geben. Stell dir vor, es ist Krieg und keinen interessiert's. Oder auch, es war einmal. Es war einmal eine kriegerische Auseinandersetzung in der Ostukraine seit 2014. Aber wo ist sie geblieben in den Schlagzeilen? Der in der Ukraine immer noch tobende Konflikt ist das Thema von Sergei Loznitsas brutalem Bilderpanorama Donbass. Brutal, weil Loznitsa in 13 lose verbundenen Episoden eine Welt beschreibt, die aufgeladen ist von Gewalt und in der sich die Ordnung vollkommen aufgelöst hat. Und diese Gewalt explodiert am Ende in einer entsetzlichen Brutalität. Wer ist schuld an diesem Krieg? Die Ukrainer, die paramilitärischen Rebellen oder die ohne Hoheitsabzeichen agierenden russischen Soldaten? Diese Frage ist für den Filmemacher nicht interessant und angesichts der Komplexität der Lage auch kaum auszumachen. Es gibt Szenen, wo wir quasi die Willkür, die absolute Rechtlosigkeit derjenigen, die in diesen Kriegsgebieten leben, spüren müssen. Wenn beispielsweise an einem Checkpoint irgendeiner militärischen Einheit, Armee oder Rebellen, was macht das für einen Unterschied, sagt uns der Film, alle männlichen Passagiere aussteigen und den Oberkörper entblößen müssen. Reiner Zufall, dass hier nicht schon die Gewalt explodiert. Ohne irgendeinen Zweck, ohne Ziel, Willkür, wie gesagt, und kein Fünkchen Hoffnung auf Frieden ist in Donbass zu spüren, zu erahnen. In diesem Film an der Grenze zur Absurdität und trotzdem voller Schrecken, voller Entsetzen, schwer auszuhalten. Donbass von Sergei Loznitsa, bei uns im Original mit Untertiteln im Kino, herausragend. Ein neuer Fall für Richterin Fiona May. Ich nehme an, der Junge hat eine Form von Leukämie. Hören Sie auf mit der Junge, geben wir ihm einen Namen. Adam Henry. Adam Henry, Sohn von Zeugen Jehovas, 17 Jahre alt und damit noch nicht volljährig vor dem Gericht. Will, oder wollen es nur seine Eltern, keine Bluttransfusion. Religiöser Dogmatismus trifft auf aufgeklärte juristische Argumentation, für die diese Richterin am High Court of Justice in London steht. Aber ist es so einfach? Was ist das Wohl des Kindes? Fiona May wird das im Film Kindeswohl entscheiden müssen. Gefühle finden bei Fiona, gespielt von Emma Thompson, nicht statt. Sie hat sie unter ihren Akten vergraben. Ihr Mann, Stanley Tucci, will raus aus der Starre. Ja, ich denke, ich will eine Affäre haben. Was? Der Fall des jungen Krebskranken, der die Transfusion verweigert, und die Affäre ihres Mannes erschüttern Fionas Leben, bringen sie aus dem Gleichgewicht. Für sie ganz ungewöhnlich verlässt sie den Richterstuhl und besucht Adam im Krankenhaus, redet mit ihm, sucht seine Motive zu verstehen. Und der erweist sich als kluger junger Mann, der aber, auch das bringt Fiona zusätzlich aus dem Gleichgewicht, eine verzweifelte Bindung zu ihr herzustellen sucht. Nein, noch nicht gehen, bitte. Adam, ich muss wieder ins Gericht. Nur bis dann er mir mein Essen bringt. Na gut, bevor ich gehe, erzählst du mir was über deine Gitarre. Sie ist wunderschön. Kindeswohl ist ein Melodram über eine erstarrte Frau. Aber manchmal ist nicht klar, ob Filmemacher Richard Ayer das Ehe- oder das Justizdrama mehr interessierte. Da will etwas, ebenso wie in der Romanvorlage von Ian McEwan, nicht überzeugend zusammengehen. Und doch ist es ein Genuss, Emma Thompson, Stanley Tucci und Fionn Whitehead, der schon in Christopher Nolans Film Dunkirk glänzte, bei der Arbeit zuzuschauen. Schauspielkunst ist, was hier bewiesen wäre, tatsächlich eine Kunst. Kindeswohl von Richard Ayer. Empfehlenswert. Dass einige dieser Stadtgorillas in 48 Stunden nicht mehr im Leben sein werden, war so nicht geplant. Fast Atris zusammen. Das kann man auch nicht planen. Zwei Neuköllner Jungs, Atris und sein Kumpel Frank, die sich seit Kindesbeinen kennen und Deals abziehen, sie versuchen jetzt El Ketar, den Obergangster des Viertels, abzuzocken. Den Silberrücken, wenn man beim Gorilla-Bild nun bleiben will. Es geht um Falschgeld, Lamborghinis in Neukölln und eine schweigsame Killerin. Die chinesische Mafia, andere Ethnien sind natürlich auch vertreten. Ein Hund. Der hat den Schlüssel gefressen. Hast du den Schlüssel gefressen? Hm? Was ist denn so wichtig an dem Schlüssel? Ist das irgendein Schlüssel zum Schließfach am Bahnhof oder was? Hohoho. Es geht bei Detlef Buck, der sich im Vorspann übrigens nur noch Buck nennt, mit anderen Worten um gar nichts, außer dem Versuch, mit dicker Hose, schnellem Schnitt und heftigen Beats zu beweisen, dass Tarantino und Guy Ritchie und die Macher von Vier Blocks in Sachen Gangster, Milieu, Groteske und Chaos der Erzählung gar nichts sind. Diese Anstrengung merkt man Detlef Bucks Asphalt-Gorillas deutlich an. Ist das viel oder wenig? Sorry. Rhetorische Frage. Am Ende reiht sich nur ein Klischee, das wir aus zig Gangsterfilmen aus dem Kino kennen, an das andere. Ist das viel oder wenig? Nicht einmal als rhetorisch geht jetzt diese Frage durch. Asphalt-Gorillas von Detlef Buck. Ärgerlich.